Im Konservatorium wird die 9. Sinfonie von Beethoven und das 1. Klavierkonzert gespielt. Im Sportpalast ist ein buntes Programm. Es wirken Schlagersänger und Artisten mit. Im Puppentheater findet eine Erstaufführung statt. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Für mich steht fest, ich gehe ins Ballett. Das kommt bei mir nicht in Frage. Ausgeschlossen. Das Puppentheater ist das Richtige für mich. Ich bin für das bunte Programm.